WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, jetzt aber 7 Minuten nach 1. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr gewartet habt. Wir haben heute auch wieder eine Freithemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist der erste Anrufer? Das ist eine Anruferin und sie heißt Carina und ist 31. Guten Morgen, Carina. Hallo, Domian. Morgen. Hallo, Carina. So, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, und zwar ist es so, ich bin seit über einem Jahr mit meinem Freund zusammen und es kam jetzt vor ein paar Wochen heraus, dass er bisexuell ist. Mhm. Das weiß ich aber nicht von ihm und er weiß auch nicht, dass ich das weiß. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie ich ihn darauf ansprechen soll. Und was das für mich heißt. Ich wollte mir erstmal so für mich selber klar werden, ja, was das für mich bedeutet. Von wem hast du das denn verlässlich hoffentlich erfahren? Ja, ja. Ja, irre Geschichte eigentlich. Ich habe einen Brief gekriegt, mhm, von einer Arbeitskollegin. Ich weiß aber nicht welche. Sie hat darin geschrieben, also wir kennen uns wohl halt so nicht näher, aber sie findet mich nett und so. Deswegen wollte sie mir das sagen. Und zwar ist es so, dass sie bi ist. Mhm. Ihr Mann ist selber bi, mhm, ihr Mann ist angemeldet in einem Gay-Chat, mhm, und sie kann da mit ihm gucken, sie treffen sich auch wohl schon mal dann zu dritt oder zu viert oder weiß, mhm, der Geier. Mhm. Auf jeden Fall kann sie da mitlesen und er hatte mit jemandem aus unserer Stadt geschrieben und er hatte auch Fotos geschickt und sowas. Und sie und ich, wir sind beide bei Facebook und auf meinen Fotos bei Facebook hat sie dann in diesem Typen, mit dem ihr Mann geschrieben hat, meinen Freund erkannt. Wann hat denn ihr Mann mit deinem Freund geschrieben? Ende November ungefähr. Ende November, Anfang Dezember. Genau, ja, in eurer Zeit. So, ja, ja, wir sind aber seit über einem Jahr zusammen. Ja, ja, ja, genau, hast du ja gesagt. Ja. Aber was haben die geschrieben? Ja, erstmal so Vorlieben. Dann haben sie sich gegenseitig Fotos geschickt, Ganzkörper- und Detailaufnahmen. Mhm. Und dann haben sie sich auch verabredet. Ach. Das Treffen fand dann aber nicht statt, weil dieser Freund da, oder dieser Mann von meiner Arbeitskollegin, mhm, darf schon wusste, dass das wohl mein Freund ist. Und sie wollte wohl nicht, dass die sich halt treffen. Mhm. Und ja, sowas halt, ne? Also schon sehr eindeutig. Und du hast es jetzt ziemlich genau beschrieben und du bist aber sicher, dass das auch stimmt, was die Frau, ja, sagt. Sie hat mir den Bildschirm vom PC abfotografiert. Ah ja. Erstmal habe ich das erkannt an der Art, wie er schreibt natürlich. Mhm. Ich schreibe auch 1 Million Nachrichten mit ihm am Tag. Mhm. Und an den Fotos natürlich. Ich weiß ja, wie mein Freund nackt aussieht, erst recht am Gesicht. Und ich dachte, ne? Du würdest sagen, erst recht am Gesicht. Ja, den auch. Ja, ja, ja, okay. Ja, das ist halt so, ja, angemeldet ist er da wohl auch schon ein paar Jahre, also. Er hat dir nie irgendeine Sinn gesagt, gar nichts. Überhaupt nichts, gar nichts, nein. Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter mal so gemacht, dass ich dann irgendwie so auf dieses Thema kam, wie Sexualität, mhm, aber er ist da überhaupt nicht drauf angesprungen. Wenn du auf das Thema gekommen bist, dann liegt ja die Frage nahe, hier, hast du schon mal irgendwas mit einem Typ gemacht, könntest du dir das vorstellen, das ist ja sehr angesagt im Moment, könntest du dir das vorstellen? Hast du es so klar gefragt? So klar nicht, nein. Schade eigentlich. Ich glaube, ich war da auch so ein bisschen feige, ja. Einerseits habe ich total Schiss, dass das irgendwie in einem Streit endet. Dann gibt's das Problem, ich habe ich habe natürlich in Foren gesucht, habe rumgesurft im Internet und so. Mhm. Da kam dann total auf das Thema aus, dass viele Männer vielleicht irgendwie dann doch schwul sind und nur so eine Alibi-Frau haben. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, ja, aber nein, gibt's trotzdem alles. Man spinnt ja dann so total, ja, rum. Ich glaube, wir Frauen haben da auch eine blühende Fantasie. Ja, es gibt alle Spielarten, die man sich denken kann. Es gibt ja, eben. Also es kann sein, dass dein Freund vielleicht nur eine gewisse Sexualität mit einem Typ gut und geil findet, sich niemals aber in einen Typ verlieben könnte. Mhm. Es gibt natürlich auch die Variante, die du gerade erzählt hast, dass das Schwule sind, die sich alle wie Frauen nehmen. Aber da gibt es keine klare Linie. Nein, das weiß ich, klar. So. Das ist mir völlig klar. Ich wollte aber auch, bevor ich mit ihm rede, erstmal für mich einfach klar werden, wie ich damit umgehe. Und ich bin da einfach so total hin und her gerissen. Mhm. Einerseits, er kann da nichts für, das macht ihn aus. Ne? Er ist dann ja, er ist dadurch ja auch ein anderer Mensch. Er ist auch der Mensch, den ich so total liebe deswegen. Ja. Andererseits ist es doch nicht gleich ein Freifahrtschein, fremd zu gehen. Nein, absolut wenn, nicht. Wenn ich jetzt irgendwie einen Typen auf der Straße treffe, der ganz gegenteilig aussieht wie mein Freund, also mir ne, vom Aussehen auch nicht das gibt, was er mir gibt jetzt, dann springe ich ja auch nicht mit dem gleichen Pferd. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Also bisexuell zu sein heißt nicht automatisch promisk sein zu müssen oder zu wollen. Wirklich nicht. Auch ein bisexueller Mensch kann und soll und wird auch, wenn er groß verliebt ist, treu sein. Egal, ob er sich dann noch für das gleiche Geschlecht interessiert oder für ein anderes Geschlecht. Carina, du hast das jetzt, wann hast du es erfahren? Ende November. Ende November, genau. Du trägst es jetzt schon einige Wochen mit dir rum. Ja, weil ich mir immer noch nicht so ganz klar bin. Ich finde, es ist höchste Eisenbahn, dass du mit dem Knaben mal Tacheles sprichst. Indem das. Ja, ich befürchte es auch. Ja, das musst du machen. Ja, so kann es ja eigentlich auch nicht. Nein, das ist für dich auch sehr belastend. Erstmal sag es ihm genauso, wie du es mir gesagt hast. Und dann ist er am Zug. Dann muss er Stellung beziehen. Ich finde, dass du ein großes Recht hast, erstmal grundsätzlich sauer zu sein, dass er dir nicht erzählt hat, dass er bi ist. Und zum anderen scheint der junge Freund ja auch fremdgehen zu wollen. Wenn der eine Mann nicht Nein gesagt hätte, dann wäre es da ja zum Sex gekommen zwischen denen. Ja, gehe ich von aus. So, und wir wissen nicht, was er sonst noch alles für Sachen im Laufen hat. Also ist das ein eklatanter Vertrauensbruch, den er dir da zumutet. Ja. Und dazu muss er erstmal Stellung beziehen und sich erklären. Und dann musst du für dich entscheiden, ob du ihm das verzeihst, ob ihr eine Ebene findet, ob ihr das leben könnt. Er muss dir eigentlich auch begreiflich machen, warum er, wenn er mit dir zusammen ist und dich liebt und verliebt ist, warum er dann noch einen Kerl haben muss. Das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Aber dem Gespräch, um das Gespräch kommst du nicht herum. Du brauchst ja gar keine Angst vor zu haben. Er hat die Arschkarte. Aber volle Kanne, nicht du. Ja, das sage ich mir auch halt immer wieder. Ne? Ja, aber sicher. Stell dir mal vor, du hättest diese Warnung von dieser Frau nicht bekommen. Dann könnte das so weiterlaufen. Er hätte irgendwelche Affären nebenher. Dann kommt auch noch die Frage der Ansteckung, was man sich vielleicht für Geschlechtskrankheiten holt, wenn er mit, ich weiß es ja nicht, mit wie viel Kerlen der vielleicht Sex hat, vielleicht auch nicht mit so vielen. Aber wir stochen ja im Nebel. Es ist ja alles möglich. Da habe ich ja natürlich auch schon drüber nachgedacht. Ja, klar. Nee, du musst ja, für was hast du Angst? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie weiß ich auch nicht. Wenn es zum Streit kommt, dass er vielleicht dann doch schwul ist. Ja, aber dann. Wo ich mir aber, das eigentlich auch nicht vorstellen kann. Aber ja, wie gesagt, man spinnt ja dann so rum und ich glaube, je länger ich das so schleifen lasse oder so mit mir herumtrage, desto schlimmer wird das auch. Natürlich, natürlich. Und selbst wenn es so wäre, dass er schwul ist, dann ist es auch höchste Zeit, dass du es weißt und dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Wie ist denn eure Sexualität? Gut, sehr gut. Und du hast ja auch das Gefühl, dass er Spaß dabei hat und dass er bei dir ist. Und ja. Ja, dann ist er auch nicht schwul. Ja, das habe ich natürlich auch schon gedacht. Ja, das aber geht dann nicht. Ich glaube, das ist das, was ich für Frauen. Die haben da so eine Wahnsinnsfantasie irgendwie. Und wir interpretieren überall dann tausend Sachen rein und so. Ne? Nehmen wir mal den Fall, dass der sagt, ja, das ist so und er entschuldigt sich. Und er sagt, ich brauche aber ab und zu Sex mit Männern. Würdest du ihm das zubilligen? Ich glaube schon. Ah, das ist. Ich glaube schon. Also mich hat das jetzt. Ich glaube, ich hätte es schlimmer gefunden, wenn irgendwie herausgekommen wäre, dass er sich mit einer Frau trifft. Ich glaube, dann wäre ich auch schon längst ausgerastet. ein Mann sehe ich eigentlich, ich glaube, ich sehe ihn, ich weiß es ja nicht, ich hatte so eine Situation auch. Carina, solange... Ja, aber ich glaube, prinzipiell sehe ich den jetzt nicht so als Konkurrenz an. Ja, solange es nur um Sexualität geht. Aber, ja, ja, ja. Aber in dem Fall, wo der sich, wenn er sich auch in einen Typ richtig verlieben kann, ist das genauso eine Konkurrenz wie eine Frau. Ich glaube, dazu müsste ich halt dann auch erst wissen, ob er schon mal eine Beziehung vielleicht hatte oder ob er sich das vorstellen könnte. Also, da wäre vielleicht die Differenzierung, wenn er das nicht könnte. Genau. Dann wäre es vielleicht auch gar nicht so ein großes Problem für mich. Also du siehst, wir müssen reden. Das heißt, du musst reden. Du musst reden und so schnell wie möglich. Ja. Mhm. Mehr kann ich ja gar nicht sagen. Also das schiebst nicht weiter vor dir her. Knöpfe ihn dir mal vor. Ja, mach ich. Du hast recht. Dann wünsche ich viel Glück. Dankeschön. Und alles Gute. Dir auch, danke. Tschüss Carina, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Hans und Hans ist 4 Jahre alt, steht hier. Steht hier in meinem PC. Also Michael Hans. Michael Hans und ein bisschen älter als 4. Ja, so ein paar Jahre, so 48 Jahre älter 48. Bin ich schon. Dann fehlt dir 8. Also Michael Hans heißt du. Genau, ich bin 52, also 4 Jahre. Ach so. Die 48. Michael Hans, ja, aber ich nenne mich meistens Hans. Gut, dann sage ich auch Hans, weil Michael Hans ist ein bisschen lang. Genau. Ja, du kannst die anderen erstmal frohes neues Jahr. Dankeschön, sehr nett und von dir. Nachträglich noch alles Gute. Auch sehr nett, vielen Dank. Und du kannst die anderen Anrufer kannst du jetzt verabschieden, weil wenn meine Geschichte jetzt rankommt, das braucht eine Stunde. Na, wir schaffen es auch kürzer, ich bin sicher. Okay, da will ich mich kurz fassen. Bitte. Ich habe bis zum Jahr 1990 jeden Tag so eine Kiste Bier getrunken, regelmäßig. Mhm. Und kam dann mit erhöhten Leberwerten in die Klinik. Und das haben wir aber alles im Griff gekriegt. Das war kein großer Akt. Mhm. Ich habe 25 Jahre oder 24 Jahre keinen Tropfen Alkohol getrunken. Mhm. Und dann kam meine Tochter mit 14 in die Psychiatrie. Mhm. Wegen Borderline und Bulimie. Und das hat mich so runtergerissen, dass ich wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr nur im Keller war. Also wir haben ein Haus hier. Und da habe ich unten ausgebaut, da lag ich unten, habe die WM geguckt und habe im Winter schon vorher angefangen zu trinken und auch diesmal Schnaps. Mhm. Und bis meiner Frau irgendwann auffiel, hier, du bist ja total gelb. Was? Du bist total gelb? Genau. Wie viel Schnaps hast du denn da so im Durchschnitt pro Tag konsumiert? Eine Flasche Schnaps und halt noch verschiedene Wein. Und das haben deine Familie, deine Frau hat das nicht mitbekommen? Die hat das schon mitbekommen, aber... ich habe das so hingestellt, als wenn es Depressionen wären. Mhm. Ja, das mit dem Alkohol gar nicht so. Hast du während dieser Zeit dann auch noch regulär gearbeitet? Ja, ich habe bis dahin Musik gemacht, aber das konnte ich nicht mehr. Mhm. Und ich konnte ja nicht mehr laufen am Ende. Mhm. Ich habe die Band aufgelöst. Ich habe Hast du von der Musik gelebt? Ich habe zum Teil davon gelebt, habe aber auch für eine Firma gearbeitet im Bereich Sales am Telefon. Ja. Und das konnte ich alles nicht mehr ausüben. Dann hat deine Frau zu dir gesagt, du siehst total gelb aus. Genau. Und dann? Ja, dann haben wir sofort einen Krankenwagen gerufen. Ich habe mich hochgeschleppt. Mhm. Also sie hat mich praktisch in Ruhe gelassen, weil sie gedacht hat, ich leide so wegen meiner Tochter. Mhm. War ja auch der Grund. Aber sie dachte halt, ich habe Depressionen und trinke ab und zu mal ein. Mhm. Die Ausmaße hat sie gar nicht so mitbekommen. Das habe ich vor ihr verheimlicht. So, gelb, da strahlen natürlich alle Warnlampen gleich. Ja, die Leber. Augen waren gelb. Mhm. Die Haut war gelb. Und wie gesagt, ich habe auch rot gepinkelt, kann ich jetzt da sagen. Ich habe, ich war fertig. Mit dem Krankenwagen an. Du hast Blut gepinkelt? Nein, rot. Das ist das Bilirubin. Die Leber kann ich mir entgiften. Ach so, ja, okay. Gibt das dann in den Körper ab. Ja, ja, ja, verstehe. Mhm. Und die haben mich dann praktisch mehr oder weniger rausgetragen, die zwei Sanitäter, und dann sofort Intensivstation. Ich hatte eine Leberfunktion von 0,5. Also das sind jetzt Zahlen, mit denen kann man nichts anfangen. Nee. Was war das für eine Diagnose? Ich lag erstmal 1,5 Wochen auf der Intensivstation. Da haben sie mich erstmal ins Leben zurückgeholt. Mhm. Ich lag wirklich im Sterben. Mhm. Ich habe gemerkt, wie mir, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe geweint und habe gesagt, mir geht das Leben aus dem Körper. Mhm. Und da haben sie mich da wieder hergestellt, so halbwegs, dass ich zumindest wieder ins Leben zurückkam. Und dann haben sie, die Diagnose war aufgrund des Blutbildes vermutlich eine Leberzirrhose. Mhm. Die konnten aber nicht punktieren, weil ich einmal noch zu geschwächt war. Wir orten das mal eben zeitlich. In welchem Jahr fand diese statt, was du gerade erzählt hast? Das war jetzt im letzten Jahr im August. Im August 14. Hm? Genau. Okay. Hm. Dann kam ich nach 1,5 Wochen auf die normale Station. Und dort bekam ich halt immense Tabletten. Es gab Ultraschall und mehr haben sie nicht gemacht. Außer jeden Tag halt Blut abgenommen. Aber wenn man so eine Diagnose bekommt, heißt das im Klartext, sie haben nicht mehr lange zu leben. Genau. Und dann kamen die Ärzte halt rein, die Oberärztin und der Arzt. Und die haben zu mir und meiner Frau gesagt, also ihr Mann wird das so nicht überleben. Haben die eine Zeit gesagt? Er braucht eine Lebertransplantation. Haben die eine Zeit gesagt, wie lange du... Ja, ja. Er braucht eine Lebertransplantation. Wir melden ihn auf jeden Fall in Hannover an. Mhm. Auf die Warteliste kommt er aber erst in einem halben Jahr, weil er Alkoholiker ist. Mhm. Na, ich fragte gerade, haben die eine Zeit gesagt, wie lange du... Genau, da komme ich jetzt gerade drauf. Ja, sag's mal gleich. 3 Monate. Und die Zeit hat er halt nicht. Weil länger wie 3 Monate wird er damit nicht leben. Ja, und dann war es natürlich sinnlos, dass ich überhaupt auf die Warteliste kam. Mhm. Jetzt bin ich ganz gespannt. Jetzt haben wir Januar und wir reden ganz normal miteinander. Was ist passiert? Ich bin nach 6 Wochen nach Hause gekommen, praktisch zum Sterben. Ich muss schon ein bisschen manchmal ins Detail gehen. Ich versuche es aber schnell zu machen. Nee, mach's mal komprimiert, das ist immer besser. Die genau, Details, bin nach 2 Wochen wieder zum Leberarzt gefahren worden, in die Uni. Mhm. Und der hatte meine Leberwerte gesehen und hat gesagt, also mit diesen Leberwerten werden Sie definitiv nicht überleben. Nochmal ein Schlag. Nochmal ein Schlag. Mhm. Also das war der Spezialist, der das nochmal bestätigt hat. Und ich muss dazu sagen, im Krankenhaus war ich nur im Rollstuhl. Ich konnte nicht mehr laufen, gar nichts mehr. Mhm. Und wenn ich das gekonnt hätte, wäre ich vom Balkon gestürzt. So, wir haben jetzt verstanden, dass du ein schwerstkranker Mann warst, der wirklich kurz vor dem Tod gestanden hat. Genau, ich muss dazu sagen... Was ist jetzt passiert, dass es dir offensichtlich recht gut geht? Im Krankenhaus war das Blutbild durchweg schlecht, es wurde nicht besser. Ich ging nach Hause, meine Frau hat dementsprechend gekocht, ich habe dementsprechend gelebt. Natürlich kein Alkohol mehr seit dem Krankenhaus, also das ist kein Thema. Meine Frau hat Schonkost gekocht, ohne Gewürze und so. Es hat geschmeckt wie Hölle, aber gut, man tut ja alles, um noch irgendwie eine Chance zu ergreifen. Und das Blutbild wurde tatsächlich besser. Ich musste jede Woche zur Hausärztin Blut abnehmen. Also das heißt, durch eine sehr vorsichtige und gesundheitsorientierte Lebensweise hat sich die Leber erholt wieder? Genau, und halt kein Alkohol, ganz klar. Und das kam für mich nicht in Frage. Und das haben die Ärzte dir nicht gesagt? Haben die nicht gesagt, also wenn sie jetzt ab sofort ganz gesund leben, kein Alkohol, haben sie eine Chance? Das haben die nicht gesagt? Deshalb rufe ich an und das beschäftigt mich unheimlich, weil ich immer noch diesen Gedanken im Kopf habe. Die haben mich da hingelegt, ohne jegliche Option. Ohne jegliche Chance. Und ich habe 3 Monate mit der Gewissheit gelebt, ich werde Weihnachten nicht mehr erleben. Das heißt, wenn deine Frau nicht so gut gekocht hätte, adäquat gekocht hätte... Naja, auch die Pflege und die Tabletten geordnet. Ja, klar, ja, sicher. Das finde ich auch wirklich erschreckend. Natürlich muss ein Arzt die Dramatik auf den Tisch legen, aber er muss ja auch, wenn es auch nur einen Hauch von Hoffnung gibt, muss er diese Hoffnung formulieren, um dem Patienten auch Mut zu machen. Das heißt, wenn du dich aufgegeben hättest, wärst du jetzt schon tot. Ich möchte nicht wissen, wie viele Patienten sich umbringen aufgrund solcher Diagnosen, sage ich ganz ehrlich. Ja, oder die dann wirklich sterben, weil sie denken, es bringt ja eh nichts mehr. Am 18.11. hatte ich den letzten Termin bei dem Spezialisten. Mhm. Und der sah meine Blutwerte, der sagte, Ultraschall müssen wir gar nicht machen, Sie haben eine normale Lebenserwartung. Ist ja unfassbar. Habe ich gesagt, also sagen Sie mal, haben Sie einen Knall? Wie können Sie mich noch vor ein paar Wochen, schicken Sie mich hier raus in den Tod? Mhm. Jetzt sagen Sie mir, ich kann normal, ich bin ja froh, dass es so ist. Aber ja, so eine gewisse Schocktherapie hilft manchmal ganz gerne. Ich muss dazu sagen, ich bin kräftig gebaut, ich habe eine Glatze, ich bin tätowiert, passe wahrscheinlich in dieses Klischee der typischen Alkoholiker, die halt trotzdem weiter saufen, aber das bin ich nicht. Ich habe sofort natürlich aufgehört damit. Ich habe dann nur zu ihm gesagt, wissen Sie was, ich wollte mich umbringen. Mhm. Und da gibt es auch sicherlich Leute, die dann sagen, na gut, wenn ich keine Chance habe, dann saufe ich auch weiter. Hast du denn jetzt mal mit einem Arzt, der dir diese schlimmen Sachen damals gesagt hat, nochmal gesprochen? Ja, reicht mir ja keinen. Da kriegt man ja keinen. Mhm. Da kriegt man, ich habe dann die Oberärztin versucht zu erreichen und die ist jetzt wieder auf einer anderen Station. Mhm. Was ich aber gemacht habe jetzt, ich bin bei der Psychologin, die hatten mir in der Uni eine Psychologin geschickt, die mich praktisch auf das Sterben vorbereiten sollte. Und da habe ich jetzt einen Termin am Montag, weil ich habe seitdem Knacks. Ich höre auf jedes Stechen in meinem Körper. Mhm. und habe gleich die Panik. Hm. Hast du mit dieser Psychologin nochmal Kontakt gehabt? Ja, die habe ich angerufen. Und was sagt die? Die hat sich gewundert, dass ich noch lebe. Ja, weil die hat dich jetzt quasi eingestellt auf den Tod. Ja, die haben halt gesehen, dass ich halt unausstehlich war auf Station, natürlich. Mhm. Wie hat die das denn gemacht? Wie hat die dich eingestellt aufs Sterben? Die hat mich eigentlich gar nicht, die wollte mich nur begleiten. Die wollte, dass ich mir mein Leben von der Seele rede. Das habe ich auch getan, wie halt also ein Pfarrer. Ja. Und hat mir da eine Karte hinterlassen, dass ich sie jederzeit anrufen könnte. Wie hast du das mit deiner Frau gemacht? In der Zeit, als du davon ausgegangen bist, ich werde sterben, habt ihr irgendwas Besonderes unternommen? Habt ihr euch darauf vorbereitet? Ja, wir haben, es war so, ich habe also zu meinem typischen Glück habe ich auch noch eine Blutgruppe. Da war ja das Thema Leber, war halt, eine neue Leber war halt die einzige Chance, die ich hatte. Mhm. Aber in Hannover habe ich keine Chance gehabt, weil ich leider ein halbes Jahr warten musste. Mhm. Jetzt habe ich eine Blutgruppe, die ist unheimlich selten, die gibt es nur in Asien und zu 5% nur in Deutschland. Dann haben wir schon gesagt, oder meine Frau hat gesagt, wir verkaufen das Haus, fliegen darüber und versuchen da irgendwie schnellstmöglich eine Leber oder eine halbe hätte ja schon gereicht zu organisieren. Mhm. Also wir haben da rumgesponnen bis zum geht nicht mehr. Und ich habe gesagt, nein, wir brauchen das für die Kinder, das Haus. Habe also schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Mhm. Also es war für uns die Hölle. Also meine Frau sowieso, die ja noch gleichzeitig auch ihre Tochter besuchen musste, die in der Psychiatrie ist. Mhm. Also es war die Hölle. Du musst dich doch jetzt wie neu geboren fühlen. Nee. Dadurch, dass ich, also ich kann laufen, ich bin froh darüber, ich bin jetzt belastbarer. Ich bin immer noch völlig entkräftet. Ich habe also keine Muskeln mehr. Dadurch, dass ich so viele Monate gelegen habe, das baue ich jetzt langsam wieder auf. Mhm. Und das Problem ist einfach das Psychische. Ich höre also wirklich auf jeden Muskel in meinem Körper. Und wenn ich das Gefühl habe oder wenn es irgendwo zwickt, dann schiebe ich schon Panik. Ja, das heißt, diese Angst überschattet sogar das Glücksgefühl, wieder mehr oder weniger gesund zu sein. Ich gucke in den Spiegel und sehe Gelbes in den Augen. Was kann ich sagen? Mhm. Gut, aber diese Ängste, die kann man ja, wenn du jetzt zu einer guten Therapeutin, einem guten Therapeuten kommst, das kann man ja hinkriegen. Ja. Das wäre der nächste wichtige Schritt, dass du für eine Weile mal zu einem Therapeuten gehst, damit ihr das wegtrainiert, dass Muss ich immer. Und dann ist es einfach ein großes Glück und da kannst du deinem Schicksal dankbar sein, dass sich das alles so gefügt hat. Ja, auf jeden Fall, das bin ich auch. Jetzt habe ich am Donnerstag nochmal Blutentnahme nach 3 Wochen. Das wurde jetzt immer länger hinausgezögert, weil die Krankenkasse das wohl nicht übernimmt in dem Fall, dass da jede Woche abgenommen wird. Und dann habe ich wieder Panik am Donnerstag. Da gehe ich Donnerstag früh hin, warte Donnerstagabend auf die Ergebnisse, obwohl sie jetzt normal sind. Also da kann man sagen, diese unglaubliche Angst haben dir die Ärzte durch ihr relativ plumpes Verhalten eingeimpft. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Aber man muss es so sagen. Aber ja, wie gesagt, also ich saß im Rollstuhl auf dem Brüstung und habe geraucht, also vor der Brüstung. Und das ging ziemlich tief runter und ich habe gedacht, wenn ich jetzt aufstehen könnte, ich würde runterspringen. Mhm. Weil ich wollte das mir und meiner Familie nicht antun, dass sie mich dahin siechen sehen. Meine Mutter ist vor 4 Jahren an Leberkrebs gestorben. Ja. Ich weiß, wie das ist. Ja. Umso mehr freue ich mich, Hans, dass wir hier haben sprechen können, wir beide. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich noch nie gefreut, so dich zu sehen wie heute. Das ist eine tolle Geschichte und ich hoffe, dass diese Geschichte auch anderen Patienten, die uns jetzt zuhören, Mut macht, nämlich das Leben doch mehr anzugehen und nicht zu schnell aufzugeben. Ja, sondern viele Diagnosen sind wirklich nur, also jetzt gerade in dem Fall, Schocktherapien, wie die es nennen. Also nie die Hoffnung aufgeben. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, na klar. Gut, dann kann die Sabine dir vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie du diese Ängste am besten loskriegst. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir ein wunderbares neues Jahr. Das wünsche ich dir auch von Herzen, dir und deiner Familie, auch deiner Tochter. Aber übrigens, ich weiß, wo du in Urlaub hingehst. Das weißt du schon? Ja, ich bin nämlich auch so ein Hellseher. Ich war nämlich schon drin, als dieser 17-Jährige da vor mir war. Ja, genau. Also. Der wollte die Frage nicht beantworten. Du machst irgendwo einen Abenteuerurlaub. Ja, wollen wir mal gucken, was da so passiert. Lieber Hans, du legst bitte auf und Sabine ruft dich an. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss, ciao. Ach ja, der Hellseher, stimmt, den hatten wir ja vor Weihnachten. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass irgendwie im Herbst etwas Besonderes, Erschütterndes passiert, worüber ich mich sehr wundere in meinem Leben. Das sind immer so Sprüche. Das kann ja jeder sagen, über jeden. Hier ist Dennis. Dennis ist 19. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Dennis. Frohes Neues wünsche ich dir erstmal. Wünsche ich auch. Vielen Dank. Neun Jahr. Also, bei mir geht es um, vor circa einem Jahr hat meine heißgeliebte Freundin mit meinem besten Freund im Nebenzimmer geschlafen. Also deine Freundin heißt deine Partnerin? Oder meine Partnerin. Deine ja. Partnerin hat mit deinem. Sie ist jetzt. Ich bin wieder mit ihr zusammen, ja. Also mit dem besten Freund im Nebenzimmer geschlafen, während du da warst? Ich habe geschlafen, ja. Ich habe sie nicht erwischt. Also ich habe es erst 1 bis 2 Monate später erfahren. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und daraus ist ein Kind entstanden. Ach du. Wie hast du es erfahren? Ja. Wie hast du es erfahren, 1, 2 Monate später? Ich habe es erfahren, meine Freundin war obdachlos, hat aber bei einem alten Bekannten von mir gewohnt. Das habe ich arrangiert. Und ja, mein alter Bekannter hat mir nicht erzählt, dass sie mit meinem besten Freund schon davor rumgeknutscht und so weiter. Und eines Tages, ja, haben wir alle zusammen Ausflug gemacht. Bester Kumpel war da, meine Freundin und der Bekannte. Mhm. Wir waren irgendwo in der Pampa, ich weiß nicht, 100 Kilometer von uns weg. Ich hatte das Auto und dann hat er gesagt, wie, du weißt nicht, dass sie dich betrogen hat. Ich sag so, wie? Ja, und dann ist rausgekommen, dann hat sie mir von sich, ich hab gesagt, entweder ihr erzählt mir jetzt, was los ist, oder ihr könnt nach Hause laufen. Hast du gesagt? Ja, hab ich gesagt. Mhm. Und dann haben die mir das halt so erzählt, im Nebenzimmer und so weiter, und dass sie schwanger ist. Und das war jetzt natürlich... Ach so, heftiger Schock. Gleich alles in einem haben sie gesagt. Wir haben es gemacht, genau. Und ich bin jetzt auch schwanger. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist jetzt 17. 17. Nun war das ja, ein ungeheuer Vertrauensbruch, sowohl von deiner Freundin als auch von deinem besten Freund. Wie bist du zunächst damit umgegangen? Also ich war schon depressiv. Ich habe jetzt keine Medikamente oder Psychologen, aber ich hatte halt an mir selber zu kämpfen. Da, ich kannte das nicht. Ich war früher halt eher so der Mensch, der Musik so auf sich achtet. Jemand, wenn man könnte schon Egoist sagen. Mhm. Und sie habe ich halt schon ein bisschen von der Straße geholt. Sie war der erste Mensch, den ich so richtig geliebt habe, wo ich dann nicht mehr gesagt habe, ich bin der Tollste, sondern sie ist die Tollste, so. Ja, aber umso mehr musst du doch enttäuscht gewesen sein. Ja, ich war richtig enttäuscht. Ich saß zu Hause, ich habe nichts gemacht, es war leer. Ich habe ja in der Tankstelle zu der Zeit gearbeitet, also. Haben die denn nur einmal was miteinander gehabt? Die sind danach zusammengekommen. Davor hatten sie schon mehrere Male was. So, jetzt hast du aber gerade am Anfang gesagt, du bist mit der Freundin jetzt wieder zusammen. Ich bin wieder mit ihr zusammen, ja. Und das Kind ist da? Das Kind ist da, 3 Monate alt. Warum bist du wieder mit ihr zusammengekommen? Das war durch... Ich hatte dann auch eine Freundin, um das zu verdrängen und so weiter. Und die war, wusste ich nicht, mit ihr allerbeste Freunde. Also die Welt ist klein, ich wusste das nicht. Also ich habe das dann erst nach einem Monat erfahren. Du kannst ja mal meine beste Freundin kennenlernen. Mhm. Und dann habe ich sie wieder gesehen. Und zu der Zeit war sie halt noch mit meinem ex-besten Kumpel zusammen. Mhm. Ja, und dann weiß ich nicht, da habe ich sie gesehen. Und ich habe sie immer geliebt. Und dann haben wir uns halt getroffen, so zum Reden und das auszudiskutieren. Und ja, was eigentlich gibt es da nicht zu diskutieren, aber es war halt so. Und dann, wer hat denn damals da vor einem Jahr Schluss gemacht? Du oder ja, sie? Ich. Und dann war auch erstmal Sendepause. Habt ihr nicht mehr keinen Kontakt miteinander gehabt? Ja, wir hatten keinen Kontakt mehr und ich wusste, dass sie zusammen waren und so weiter. Von wem warst du eigentlich mehr enttäuscht? Von deiner Freundin oder von deinem besten Freund? Also ich muss sagen, von der Freundin. Bester Freund natürlich, ihn habe ich, ja, 3 Jahre waren wir halt beste Freunde oder in meiner Sicht beste Freunde. Aber von ihr war ich mehr enttäuscht, weil ich sie wirklich, die erste Freundin, die hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil so wie ich früher war. Mhm. Ja, und also eine wichtige, halt dann, wichtige Person. Genau. Mhm. Lebt ihr denn jetzt zusammen auch? Wir leben nicht zusammen, sie wohnt in einem Mutter-Kind-Heim mit dem Kleinen. Mhm. Ich habe eine eigene Wohnung. Ich bin natürlich fast täglich bei ihr. Wie ist denn das für dich jetzt? Da ist ein Kind, das ist nicht dein Kind. Wie ist das für dich? Ja. Wenn es nicht mein Kind wäre, wäre es nicht so schlimm, aber es ist halt von meinem besten Kumpel. Und er hat halt auch die Gesichtszüge von ihm. Und dann, wenn ich bei ihr schlafe, ist halt auf jeden Fall Streit vorprogrammiert sozusagen. Warum? Wenn er schreit, ich liebe ihn eigentlich. Wenn ich ihn auf den Arm habe und er lächelt mich an, das ist das Tollste, was es gibt, aber... Wenn ich zum Beispiel früh aufstehe und er schreit oder allgemein, manchmal kommt es einfach hoch und dann siehst du da das schreiende Kind, du bist gestresst von der Arbeit und dann denkst du dir, du kannst das Kind jetzt wirklich vom Fenster runterschmeißen. Mhm. Und dadurch sieht man seinen besten Ex-besten Kumpel und dann guckt man seine Freundin an und hat das halt alles vor Augen. Dann stellt sich ja halt vor, wie war das, wie haben die zusammen. Und, glaubst du, dass du anders mit dem Kind umgehen könntest, wenn es dein Kind wäre? Ja, das wär ein Welten, auf jeden Fall. Ja. Also ich liebe das Kind, aber es ist einfach, ich sehe zu oft meinen ex-besten Kumpel und dann muss ich echt mich zusammenreißen, um mich total auszurasten. Aber dann sehe ich da ja nicht so eine große Chance in eurer Beziehung, wenn das so ist, denn das Kind ist ja nun mal da und das ist eng verbunden und trennbar verbunden mit der Mutter. Ja, und ich versuche es immer besser hinzuziehen. Also es läuft doch besser. Am Anfang war es schwieriger. Auf jeden Fall, es wird halt schon besser. Und es gibt, wie sagt man auch öfters, ja gut, dann machen wir jetzt eine Pause von der Woche, wo du halt mal nicht herkommst, dass du dich wieder fangen kannst, wenn es so schlimm für dich ist und so. Und dann geht es dann auch wieder und es wird halt auch auf jeden Fall besser. Ich habe das gerade nicht richtig verstanden. War sie, als ihr beiden euch wieder getroffen habt und du dich wieder erneut in sie verliebt hast, war sie da noch mit dem Ex-Kumpel, ex-besten Freund zusammen? Ja, sie war noch mit ihm zusammen. Das heißt, sie hat dann von sich aus Schluss gemacht mit dem, um wieder zu dir zu gehen. Ja, ich habe zu ihr gesagt, dass ich mit ihr nichts haben werde oder überhaupt keinen Kontakt sexuell oder sonst irgendwas, bevor sie nicht mit ihm Schluss macht und ich eindeutige Beweise habe. Und bist du denn ganz, wirklich ganz sicher, dass dieses Kind von dem Ex-Freund ist? Ja, der Vaterschaftstest ist jetzt schon da. Weil die Gesichtszüge bei so einem kleinen Kind, das kann man ja, ist ja ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Die Augen von der Mama merkt halt so ein bisschen. Also jetzt okay, nicht aber wirklich, Vaterschaftstest ist gemacht worden. Ja, genau. Und hat sie denn noch Kontakt mit dem? Sie hat gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Das heißt, er kümmert sich nicht um das Kind? Nee, den juckt es gar nicht. Also der ist jetzt mit irgendeiner anderen verlobt, wie man das auch nach 3 Monaten nennen kann. Ihr seid ja noch sehr jung, du bist 19 Jahre, sie ist 17 Jahre alt. Und dann so eine dramatische Geschichte und dann ist ja auch noch ein Kind im Spiel. Ich glaube, dass das ziemlich belastend, wenn nicht überfordernd für euch ist, da wirklich eine gute Linie zu finden. Also ich sag mal so, ich weiß, also ich habe auch selber schon dran gedacht, ob es nicht besser wäre, aber an sich, also ich bessere mich und tu mich ja auch um den Kleinen sehr viel kümmern. Also das ist ja nicht so, das sind nur Sachen, wenn ich gestresst bin oder. Die Gefühle sind da und du sagst ganz eindeutig, das wäre ganz anders, wenn du wüsstest, dass das dein Kind wäre. Das hast du gerade ja gesagt. Was machst du beruflich? Ich bin Auszubildender, jetzt gerade Kaufmann im Einzelhandel und habe halt einen sehr guten Arbeitgeber, der auch eine gute Ausbildungsvergütung zahlt. Super. Und auf jeden Fall, ich bringe dem Kleinen jede Woche was Neues mit. Also jetzt zu Weihnachten hat er zum Beispiel so ein Spieltrapez gekriegt oder so und dann muss ich jetzt auch lächeln, wenn ich an ihn denke. Also ich mag schon, dass du bist hin und her gerissen. Ja, das ist nur in Stresssituationen oder wenn ich müde bin oder so. Und dann kommt dieses alles hoch, weil ich dann denke, hat der Kleine nervt, weil er viel schreit mit 3 Monaten und dann, ja. Sie ist in einem Mutter-Kind-Heim, sagst du. Wie ist das denn weiter geplant? Wie lange will sie dort bleiben? Also, ja, in dem Haus sind halt nicht wirklich kompetente Mitarbeiter, deswegen wollten wir eigentlich zusammenziehen, aber da das jetzt finanziell ein bisschen schwierig ist, habe ich ihr gesagt, also ich würde es gerne machen nach der Ausbildung, weil dann verdiene ich ja gut, da kann man das machen. Wie lange dauert das noch? Das dauert jetzt noch 3 Jahre. Also das geht jetzt drei Jahre. Ja, was sagt sie da? Was sie sagt, ja, sie sagt, das ist okay für sie. Sie würde jetzt für mich auf Berge versetzen, so sagt sie das halt. Sie würde auch warten. Dennis, ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr jetzt noch nicht zusammenzieht. Dann ist die Situation für dich ja noch bedrückender unter Umständen oder noch schwieriger, wenn du Tag und Nacht mit der Lebenssituation konfrontiert bist. Insofern finde ich das einen ganz guten Plan, wenn man da 2 Jahre wartet. Ja, stimmt. In der Zeit kann sich wahrscheinlich auch viel verändern. Vielleicht, ich habe hier noch meinen Rückzugsort, da kann ich auch mal eine Woche wegbleiben. Ganz genau. Also es kann sein, dass sich das klärt in 2 Jahren. Klärt entweder in die Richtung, dass ihr sagt, nein, es geht, oder dass du sogar auch feststellst, es geht nicht. Oder dass du dich arrangiert hast. Dennoch Dennoch rate ich euch sehr, dass ihr euch mal für die nächste Zeit, vielleicht mal für ein halbes Jahr, einen professionellen Beistand holt, der, mit dem ihr mal so alles bereden könnt und wo du auch deine Gefühle zum Ausdruck bringen kannst. Also okay. Eine Beratungsstelle oder ein Therapeut, wie auch immer. Ich kann dich gleich gerne beraten lassen von meiner Psychologin, was da gut wäre. Ich glaube, okay, überfordert euch einfach. Ihr seid so jung noch und da sind so viele Dinge jetzt zu klären. Ich hätte ein gutes Gefühl, wenn da so ein Profi euch ein bisschen begleiten würde. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Also das nehme ich dann auch gerne an. Das würdest du machen und würde sie auch machen. Sie würde das bestimmt machen. Also sie ist da nicht so. Sie ist da aber eigentlich offen. Also seitdem das Kind da ist, sehr ruhig geworden zu früher. Ja. Wirklich, so ein Kind verändert echt viel. Ich gehe mal davon aus, dass sie noch keine Ausbildung hat, oder? Nee. Hat sie den Schulabschluss wenigstens? Ja, einen Schulabschluss hat sie. Ja. Das ist ein Realschulabschluss. Also, Das Problem wird es nicht werden. Sie will jetzt auch Abitur irgendwie nebenbei. Ich habe ihr gesagt, ja, Kind oder Abitur, ne? Und dann, muss man halt mal schauen. Da muss man schauen. Durch eine Therapie oder durch fachkundige Beratung kann man da bestimmt. Das denke ich auch, Dennis. Deshalb möchte ich dich jetzt bitten, dass du auflegst und dann ruft dich die Sabine, das ist heute Nacht meine Psychologin, ruft dich an und gibt dir mal ein paar Adressen an die Hand, wohin ihr euch wenden könnt in eure Gegend. Ja? Okay, dann danke ich. Könnte ich dann noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, Dennis. Da sagst du der Sabine bitte deine Anschrift. Okay. So, dann wünsche ich dir und euch alles Gute von Herzen. Ich tschüss. Dir auch. Ciao, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50, 1:42 haben wir. Und hier ist Katrin und die ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Katrin. Hi, Domian. Hallo, Katrin. Schön, dass du da bist. Ja. Ich freue mich. Also, mein Thema ist, ich bin ein riesen Udo Jürgens-Fan. Ah. Ja. Und die Todesnachricht hat mich ganz schwer getroffen. Was meinst du, wie mich das getroffen hat? Er ist an meinem Geburtstag gestorben. An deinem Geburtstag? An meinem Geburtstag, am 21. Dezember. Oh je, oh je. Und da ich weiß nicht, ob du es weißt, auch ein sehr großer Verehrer von Udo Jürgens war und bin, fand ich das auch völlig schockierend, zumal wir ihn ja im Fernsehen noch gesehen hatten, beim 80. Geburtstag, große Geschichte im ZDF. Und er wirkte so. Beim 80. Und bei Helene Fischer am 25. Im Vergleich zum 80. ein regelrechter Verfall zu sehen. Ja, seltsam, ne? Möchte ich sagen. Und ich war ich habe mir ein Tattoo stechen lassen von seinem Autogramm, auf dem Unterarm, und habe es ihm am Mitte November gezeigt. Und er hat so gelächelt. Wo hast du es ihm gezeigt? In Erfurt. Bei einem Konzert? Aber man kommt ja nicht mehr an ihn ran. Also beim Bühnensturm stand ich ganz vorn und er hat es gesehen und er hat gelächelt. Er hat ganz verschmitzt gelächelt. Was ist Bühnensturm? Ja, na, es gibt so ein Lied, wo dann alle losstürmen und dann gibt es kein Halt mehr. Ja, das habe ich auch hier in Köln gesehen, in der Kölner Arena. Ja, genau. Und dann kommen alle rasend und laufen nach vorne. Bin ich seit diesem 21. dermaßen traurig, dass mein Freund ist weg, mein Kind doch, sie versteht das nicht. Und wie, dein Freund hat dich deshalb verlassen? Mein Kind ist 18. Ja. Mein Freund ist der Vater des Kindes und die verstehen das alle nicht, dass man aufgrund des Todes eines Schlagersängers, so nennen sie ihn, so traurig sein kann. Ja? Moment, was heißt weg? Dein Partner hat dich verlassen? Nein, er ist mittlerweile wieder da, aber er kann das nicht verstehen, dass ich so traurig bin. Das heißt, da sind Spannungen in eurer Beziehung, weil du so durchhängst. Und weil die ganze Wohnung vollhängt mit Tourpostern von Udo. Die ganze Wohnung? Das letzte musste er jetzt aufhängen, das letzte von der letzten Tour, die jetzt nicht mehr stattfindet. Was heißt in der ganzen Wohnung? Wirklich in der ganzen Wohnung? Ja, im Schlafzimmer, im Flur, im Treppenaufgang, überall. Im Wohnzimmer auch? Nein, im Wohnzimmer nicht. Aber sonst hängen überall Poster von Udo Jürgens? Ja. Aha. Wie lange, wie viele Jahre schon? Ich bin ein DDR-Kind, also seit Anfang der 90er Jahre. Aber du hast Udo Jürgens auch, ihr habt Udo Jürgens ja auch gekannt in der DDR. Ich fand den schon immer toll, ja. Als Kind schon. Ja. Und ich hatte auch Westfernsehen und konnte ihn immer sehen. Und fand ihn toll in seinem weißen Anzug. Am gläsernen Flügel. Natürlich, ja. Das ist natürlich ein tolles Bild, was sich eingebrannt hat. Auf wie vielen Konzerten warst du? Die letzten Tourneen mindestens auf jeder Tournee 4-5 Mal. Boah. Ja. Du hast ja enorm viel Geld für Udo Jürgens ausgegeben. Sehr viel Geld. Das heißt, du musstest die Eintrittspreise bezahlen, die Tickets, du musstest die Fahrten bezahlen. Und Hotel. Ja. Hast du mal durchgerechnet? Ich bin berufstätig ja. Voll und konnte mir das leisten. Hast du mal durchgerechnet, grob, was das alles gekostet hat? Einen schönen Urlaub, mindestens. Aber einen sauschönen Urlaub. Ja. Ein Luxusurlaub auf den Malediven, würde ich sagen. 6 Wochen. Ja. Mensch, Katrin. Jedenfalls ist er jetzt tot und ich komme damit irgendwie nicht klar. Mhm. Und ich bin nicht die Einzige, wenn ich so meine Foren hier durchstobere in Facebook und. Weißt du, ich habe Udo Jürgens ein bisschen gekannt. Und ich könnte schwören, dass er jetzt zu dir sagen würde, wenn er das hört. Er würde sich sehr freuen, dass er so einen tollen Fan hat. Ja. Aber ich glaube, er würde hundertprozentig zu dir sagen, Katrin, du darfst dein Leben und auch deine Liebe und deine Beziehung wegen mir nicht vernachlässigen. Du kannst mich bewundern und verehren. Aber dein Mann ist in deinem realen Leben das Wichtigste. Ich sag auch, mit 80 zu sterben, so ein Tod ist ein Geschenk. Ist zudem eine große Gnade, ja. Ja, aber das kam so plötzlich, das hatte einen so... Ich weiß nicht, das hat mich so umgehauen. Das ist ja auch alles verständlich. Wenn man lange Fan war von jemandem und dann ist das ein Schock. Das ist alles zu verstehen, Katrin. Aber du musst versuchen, dich da auch ein bisschen zurückzupfeifen. Weil ich habe den Eindruck, du übertreibst es. Und das ist nicht im Sinne, auch nicht im Sinne von Udo Jürgens. Du hast ja dein reales Leben. Und du hast eine Verantwortung für dein Kind, für deine Familie, für deine Beziehung. Und da muss man muss die Kirche im Dorf lassen und muss mal ganz salopp aussuchen. Ja. Und ich weiß, man kann sich auch in solchen Gefühlen gehen lassen oder sich hineinsteigern und man kann aber auch sich selbst ein bisschen zurückpfeifen. Und das muss auch nicht überall ein Plakat von Udo Jürgens hängen. Das würde mich, wenn ich dein Mann wäre, würde mich auch trotz meiner Verehrung für Udo Jürgens, würde mich verrückt machen. Ich habe ihn quasi immer mitgeschleppt, gezwungen mitzukommen. Ja, ist auch nicht richtig. Ist auch nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Da hast du ihm etwas aufgezwungen, was nicht sein Ding ist. Ja. Es ist nicht seine Musik und es ist vielleicht nicht sein Typ. Und da rate ich dir dringend, dass du das etwas runterfährst. Du kannst immer noch großer Fan, wirst ja dein Leben lang ja auch bleiben und ihn verehren. Aber das Auf jeden Fall. Das ist ich habe das Tattoo. Ich werde bis an mein Lebensende an ihn erinnert werden. Genau. Ja? So, weniger ist mehr. Nimm mal ein paar Poster von den Wänden runter. Auch als Signal für deinen Freund oder für deinen Partner. Mhm. Und denk dir das mal wirklich, was, wenn das war so ein kluger Typ, der Udo Jürgens, wie der dich beurteilen würde in deiner Situation. Er würde das sagen, was ich gerade zu dir gesagt habe. Und das muss dich führen und wieder etwas regulieren in deinem Leben. Denn so tust du dir nichts Gutes und deiner Familie nichts Gutes. Ja. Weißt du, ich spreche mit allem Verständnis. Ich habe großes Verständnis dafür und kann das nachvollziehen, was du sagst. Aber man muss dann aber auch ein bisschen die Zügel wieder anziehen. Okay. Und aber du hast noch vielleicht einen Satz noch, Katrin. Du hast gerade auch was sehr Richtiges gesagt. Er hat die größte Gnade erfahren überhaupt. Er hat ein so unglaublich erfülltes Leben gehabt mit so viel Erfolg. Er war gesund. Und einen schönen Tod. Und ein traumhaften Tod. Einen schönen Tod. Ja. Aber das kam für die Fans völlig überraschend. Völlig, ja. Aber für, ich meine, das ist für... Die Tournee hieß Mitten im Leben. Mhm. Und die sollte im Februar weitergehen. Ja, aber man muss ja dann die Person sehen. Und für die Person war es eine Gnade. Natürlich hätten wir ihm alle noch 10 tolle Jahre gegönnt. Ja. Aber er hat nicht leiden müssen. Nein, ich hätte ihm auch das nicht wie Jopi Hilsters oder so gewünscht. Ja. Es ist gut so. Ja. Es ist gut so. Gerade wir hier in dieser Sendung hören so viel Leid, dass Menschen über Jahre schwerst pflegebedürftig sind. Ja. Das ist ihm alles erspart geblieben. Er ist beim Spazierengehen zusammengesackt und war tot. Okay. Aber ich gebe dir auch recht, ich habe diesen Helene Fischer Auftritt auch gesehen, da wirkte er ganz merkwürdig. Ich habe ihn 4 Wochen vorher gesehen. Mhm. Im Gegensatz zu dem Auftritt von Helene Fischer war es ein totaler Verfall. Mhm. Verfall. Mhm. Mhm. Er stützte sich auf den Flügel auf und dieser Verabschiedung von Helene mit diesem Handkuss, das war wie ein Abschied. Mhm. Das kriege ich irgendwie aus dem Kopf nicht raus. Ja. Ich kann mir das auch nicht auf YouTube nicht ansehen. Ja, das musst du ja auch nicht. Das ist ja jetzt Nein. Ja. Liebe Katrin, in dem Sinne, was ich gerade gesagt habe, verabschieden wir uns jetzt. Ja. Also fahr's bitte zurück. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Jo. Wir haben 1.51 Uhr und das ist die Zeit heute für den Klaus. Und der Klaus ist 60. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. Um was geht's bei dir? Ja, ich lebe seit über 20 Jahren eine Drogenabhängige. Mhm. Ich selber bin absolut clean. Welche Drogen nimmt deine Freundin? Heroin, Kokain. Und das nimmt sie seit 20 Jahren? Ja, sie schon, also ich kenne sie seit 20 Jahren. Wie alt ist sie? Sie ist Ende 40. Mhm. Wie lebt sie denn? Kann sie ein normales Leben führen, trotz Drogenkonsums? Schlecht. Arbeitet sie? Sie hat eine Wohnung, die auch picobello sauber ist. Mhm. Ihr Aufhänger ist, wo sie sich dran tröstet, ist ihr Hund. Mhm. Wie finanziert sie denn die Drogensucht? Ja, einmal von ihrem Arbeitslosengeld oder Hartz IV, weil ich weiß nicht, was sie da kriegt. Das ist, und hin und wieder kriegt sie von mir was. Ich würde gerade sagen, von Hartz IV kann man schwerlich lange... Dann hungert sie. Bitte? Dann hungert sie. Wie viel gibst du ihr denn? Ja, mal 20 Euro, mal 10 Euro. Oder ich kaufe was zum Essen und zum Trinken. Mhm. Ja, mit 20 und 10 Euro kann man auch kein Kokain kaufen. Nein. Warum unterstützt du sie dann noch mit Geld, wenn du weißt, dass das alles letztendlich dazu führt, dass sie in einem Kreislauf lebt? Ja, warum? Das ist ja eben meine Frage. Ich komme nicht los von ihr. Ich mag diese Frau unheimlich. Sie hat, wenn sie auf Drogen ist oder hat sie ein unwahrscheinlich liebes Wesen. Wenn sie auf Drogen ist? Ja. Wenn sie nicht auf Drogen ist, dann ist sie wie? Deprimiert, zurückhaltend, verletzlich. Weißt du denn, welche Droge sie hauptsächlich konsumiert? Ja, das eher mehr das Heroin. Mhm. Hat sie denn im Laufe dieser vielen Jahre auch selbst mal einen Anlauf unternommen, davon wegzukommen? Ja, hat sie mehrere Jahre, hat sogar in dieser Zeit ihren Führerschein machen können und war in der Altenpflege tätig. Und dort ist sie dann auf einer anderen Stelle gemobbt worden, weil sie nicht schnell genug war, wie sie sagt. Und sie hatte eine 20-Stunden-Stelle, hat aber immer mehr gemacht, aber sie war denen zu langsam, ist gemobbt worden und darüber hinaus ist sie wohl wieder angefangen. Hat sie denn, ich bin immer noch ein bisschen stutzig mit dem Geld, wie sie das schafft, das ist mir noch nicht klar. Hat sie noch andere Geldquellen? Das weiß ich dann nicht. Aber du bist ihr seid richtig ein Paar. Nein, nicht. Nein. Wir haben unsere eigenen Wohnungen, treffen uns nur häufiger. Ach so, du würdest gar nicht sagen, dass es jetzt deine feste Partnerin ist. Nein, das ist es nicht. Hat sie denn vielleicht dann auch noch andere Freunde oder Männer nebenher? Halte ich für möglich. Ach so. Ich weiß es aber nicht. Du hast aber keine anderen Frauen? Nein. Ach, so offen redet ihr dann nicht, dass du fragst, hier gibt es da noch andere Männer? Sie trifft sich häufiger mit anderen Männern, aber was dann passiert immer, das weiß ich nicht. Hast du auch nie nachgefragt? Ich bin ja auch nicht 24 Stunden bei ihr. Nee, wenn man so lange zusammen oder befreundet ist, 20 Jahre, fragt man das ja mal hier. Wie sieht denn das aus? Was läuft denn da bei dir noch? Hast du nicht gemacht? Nein, darauf gibt sie auch keine Antwort. Könnte es sein, dass sie, wenn sie sich mit anderen Männern trifft, dass sie vielleicht durch Prostitution sich das Geld beschafft? Früher auf alle Fälle. Früher auf alle Fälle? Das weiß ich nicht. Ach, das weißt du von früher? Ja. Mhm. Da war das ja auch nicht so ein inniges Verhältnis eigentlich, wie es eigentlich jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren ist. Habt ihr Sex miteinander? Ja. Ja. Geht das von dir aus oder von ihr? Überwiegend von mir. Überwiegend von dir. Mhm. Mhm. Etwas dubios alles. Man weiß so gar nicht richtig, was die Frau so macht, was da los ist. Ja. Die Beziehung ist nicht so ganz klar definiert, die du mit dieser Frau hast. Man weiß nicht, wie sie das Geld beschafft. Richtig. Und ich... Bebettelt sie dich oder pumpt sie dich auch bewusst an und sagt... Ja. Ja. Ah. Oder dann gebe ich ihr Geld und sie sagt, kriegst du morgen, übermorgen wieder oder dann, ja... Nach zwei, drei Tagen, ja, ich habe noch nichts. Das heißt, du kriegst das Geld nie wieder? Nee. Nee. Wie viel Geld ist da schon weg? So über den Daumen gepeilt? Manchmal im Monat. 100 Euro war auch schon mehr, aber auch schon weniger. Ja, ich meinte jetzt so insgesamt. Also kommt einiges zusammen. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Doch, solltest du aber. Ja. Finde ich schon, Klaus. Ich glaube, du bist da zu leichtgläubig oder vielleicht auch zu weich, dieser ja, Frau gegenüber. Ja, genau. Ich mag diese Frau einfach. Aber das ist so vom... Ja, aber vielleicht nutzt diese Frau dich auch aus. Klar. Und indem du ihr Geld gibst, hilfst du ihr überhaupt nicht. Mhm. Die Hilfe besteht darin... für sie, dass sie alles unternehmen müsste, um auf ein solides Lebensfundament zu kommen, ohne Drogen. Ja. Das ist die Hilfe, die kann man anbieten, indem man sagt, hier, ich bin für dich da und ich organisiere was für dich, aber kein Geld geben. Mhm. Ich glaube, dass du da in einer unglücklichen Konstellation lebst. Ja, ja. Hast du denn von dir aus schon mal versucht, da rauszukommen? Ja, aber ich, nach spätestens 3, 4 oder vielleicht nach einer Woche melde ich mich wieder bei ihr, weil ich komme nicht los von ihr. Bist du eigentlich ein einsamer Mensch? Ja. Ja. Bist du noch berufstätig? Nein, nicht mehr. Und meine Beziehung ist auch, meine Frau ist gestorben. Vor 15 Jahren hatte ich eine neue Frau wieder und... Ach so, da gab es sogar eine Frau in deinem Leben, aber nebenher lief dann auch der Kontakt zu dieser Frau. Ja. Ach so, ja. Jetzt verstehe ich das erst. Mhm. Aber in der Zeit nicht sexuell. Mhm. Mhm. Und meine Frau hat mich verlassen und eigentlich seitdem, ja vielleicht kann man sagen, habe ich mich ganz schön reingesteigert. Ja, und da reinfallen lassen und dich reinsaugen lassen in diese eigentlich ungute Welt für dich. Ja. Die Welt ist für dich ungut und die Welt ist auch für diese Frau ungut. Ich kann dir nur raten, die Bremse zu ziehen und dich da rauszulösen. Ja. Letztendlich ist bei Menschen, die in einer solchen Abhängigkeit stehen, wie deine Freundin, deine Bekannte, ist die Ansage richtig, ich bin für dich da, wenn du keine Drogen mehr nimmst. Solange du Drogen nimmst, bin ich nicht in deinem Leben mehr vorhanden, bin ich weg. Mhm. So hart es ist. Ja. Ich glaube, du tust dir Gutes und letztendlich ihr auch Gutes. Mhm. Sei härter zu dir. Ich habe mich auch mal bei der Drogenberatung erkundigt. Die haben zu mir gesagt, lass die Frau zufrieden, die muss erst ganz, ganz unten sein. Mhm. Dann kannst du helfen, vorher nicht. Genau, so sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Lieber Klaus, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, danke. Ich habe Jahre... überlegt, ob ich dich anrufe, ne? Zieh die Notbremse. Ja. Alles Gute und viel Glück. Danke für alles. Tschüss. Bye. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.